Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, das ist in Ordnung, Frau Doktor. Okay, so als werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihrer aktuellen Beschwerden übergehen. Und wie heißen Sie denn? Mein Name ist Maria. Mein Nachname ist Freudenberg. Freudenberg. Ja. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Maria Maria und Freudenberg Freudenberg. Berg. Ja. Okay. Ja. Freudenberg. Frau Ja. Freudenberg, wie alt sind Sie? 65, Frau Doktor. 65. Okay. Und wann sind Sie genau geboren? Ja, 1. Juni 1960. 60. Ja. Okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,80 Meter, Frau Doktor. 1,80 Meter. Okay. Ja. Und wie viel wiegen Sie? 92. 92. Okay. Ja. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Föller. Herr Föller. Ja. Okay, Nicht vielen Dank. EU. Ja, okay. EU. Ja. Feulller. Ja. Ja, Sie haben recht. Okay. Vielen Dank. Und was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, habe ich Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Ja, Bauchschmerzen, deswegen. Könnten Sie sagen, wo genau Ihre Schmerzen sind? Ja, Mittel- und Oberbauch, ich kann sagen. Mittleren Oberbauch. Seit Ja. wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, seit 3 Monaten habe ich Schmerzen und ich fühle Drei Monate. mich sehr, seit 3 Monaten habe ich Schmerzen. Und ich fühle mich sehr unruhig Unruhig. und ja und abgeschlagen. Ich fühle mich immer müde und zuerst vor 3 Monaten mein Schmerzen war nicht schlimm, dann im Verlauf verschlechtert. Aber seit 3 Wochen mein Schmerzen ist besser als vor 2 Monaten, ich kann sagen. Aber meine Müdigkeit immer Verlauf der Zeit immer verschlimmert. Ich fühle mich Okay. sehr müde und Okay. verschöpft. Sie meinen, Ihre Schmerzen langsam aufgetreten. Ja. Ihre Schmerzen sind langsam aufgetreten, aber mit der Zeit schlimmer geworden. Schlimmer geworden ama seit zwei Survival mesela. Wohin ja Schmerzen ist besser aber meine Müdigkeit und ja ich fühle mich schwach müde und ich habe keine Lust etwas zu machen und ja das ist deswegen komme ich Ihnen. Okay, ja, ich verstehe. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ja, habe ich jetzt Schmerzen. Aber nichts Okay, schlimm. nicht schlimm. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichter 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, vielleicht 4 oder 3 manchmal. Okay. Vor 2 Monaten vielleicht 6 oder 7, aber jetzt 4 oder 3. Okay. Strahlende Schmerzen irgendwohin aus? Ja, nur ich fühle im Bauch. Okay, nur aber auch. Ja. Haben Sie, fühlen Sie sich ein Druckgefühl im Oberbauch? O da Ja, ich fühle drückgefühlt und ich fühle mein Bauch ist dick geworden, ja das ich gehe oraya. und habe ich Blähungen. Ja. Ist diese Druckgefühl im linken Bein oder rechten Bein oder ganzen Bein? Haben Sie eine Unterschieden? Hab Bauchschmerzen, nicht Bein, Bauch. Ja. Habe Bauchschmerzen. Ja, ich verstehe. Aber haben Sie gesagt, Sie haben eine Druckgefühl? Im Bauch, ja. Ja, im Bauch. Welche Seite? Linken Seite oder Ja, rechten Seite? ganz mittel, manchmal recht, manchmal mittel, aber mittelseite. Okay. Haben Sie auch Sodbrennen? Nein, nein, habe ich kein Oder Sodbrennen. Sauerstoffausstoß? Nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Fieber? Ja, ich fühle mich manchmal fiebrig, aber ich habe kein Fieber, denke ich. Aber ich fühle mich warm, ich kann sagen. Warmgefühl, okay. Haben Sie Nachschweiß? Nachtschweiß, ja, ein oder zweimal hatte ich gehabt, aber jetzt habe ich nicht. Habe ich kein jetzt Okay. Nachtschweiß. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ja, wann in letzter Zeit, wann meinen Sie? Wer seit oft? Innerhalb 6 Monate. Ja, vielleicht in einem Jahr hatte ich 8 Kilo abgenommen. 8 Kilo. Ja. Okay, abgenommen. Ist Ihnen schwindelig? Ja, selten, aber manchmal mir ist Schwindel. Könnten Sie diese Schwindelig beschreiben? Ja, Dass ich kann nicht genau beschreiben, Frau Doktor. ja, wenn Sie aufstehen oder das ist diese Vertigo, wenn Sie aufstehen, Ja, wenn ich aufstehe, manchmal, ja, ich fühle mich schwindelig, ja. okay. Ist Ihnen übel? Ja, ich habe auch Übelkeit. Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Okay, haben Sie Erbrechen? Haben Sie erbrochen? Nein, hatte ich niemals Nur, erbrochen. okay, nur Übelkeit. Ja, ich habe Übelkeit, aber kein Erbrochen mehr. Denken Sie, es eine bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen oder Ihre Beschwerden gibt? Zum Beispiel Ernährung, Style oder Bewegung oder Stress? Nein, ich habe ja keinen Auslöser bekannt. Ich weiß nicht, warum. Okay. Da gibt es etwas für diese Schmerzen, verschlimmert oder verbessert? Nein, aber heutzutage ich kann nicht genug laufen. Wenn ich laufe, ich fühle mich müde. Wenn ich Treppe steige, ich fühle mich müde und abgeschlagen. Beim Arbeit, ich kann nicht gut konzentrieren, besonders ja, letzte 3 Wochen, ich habe Konzentrationsstörung auch. Okay. Ja. Haben Sie Brustschmerzen Na. oder Nein, habe ich nicht. ein Eingefühl? Nein. Okay, haben Nein. Sie Husten? Husten habe ich nicht. Habe Hm, ich kein okay. Husten. Atemnot? Ja, Atemnot, manchmal fühle ich Atemnot und manchmal mein Herz schlägt gewöhnlich. Und wenn ich besonders Treppe steige, ich fühle mein Herzschlag. Herz. Und ja, ich fühle müde. Ich muss nach dem einen Stock, ich muss warten. Wir wohnen im zweiten Stock. Ich muss warten 3 Minuten, dann gehe ich weiter. Ich fühle ja sehr müde, wenn ich Treppe steige, besonders. Okay, ist Ihnen Ihre Beineinschwellung oder Einrötung Ja, mein auf? beide Beine sind dick geworden. Letzte 2 Monaten. Beide Beine sind dick geworden und ich fühle Kribbeln beim beide Beinen. Kriben. Ja, wie Ameise laufen. Okay. Haben Sie Taubheitsgefühl auch oder Missempfindlichkeit? Ja, ich fühle Ameisegefühl. Das ist Missempfindlichkeit, oder? Ja, ich denke. Haben Sie Kribbeln auch? Okay. Ja. Meine Hand ist auch rot geworden, Frau Doktor. Beide Hände sind rot geworden. Beide Handflächen sind rot geworden. Ich weiß nicht, ob das Okay, haben Sie nicht. andere Hautveränderung bemerkt? Zum Beispiel mit Ihre Augenlider Haut oder auf Bauch ist Ja, Ihnen andere blau Flecke auf aufgefallen? mein Haut, besonders Bauchhaut, hatte ich rot Fläche bemerkt. Und ja, Frau Doktor, ich habe vergessen zu sagen, ja, vor 3 oder 4 Monaten ich war ich war durch 2 Wochen gelb geworden. Dann, aber jetzt bin ich nicht gelb. Vor 3 oder 4 Wochen. Monaten, ja. Monat. Monaten, mon Monaten. Oder Monat. ich erinnere mich, vielleicht 2 Monaten, ja. Okay. Gelb geworden. Zwei Aber Wochen lang gelb geworden, dann ich bin jetzt nicht gelb. okay, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, ich habe chronische Verstopfung und jetzt seit 3 Monaten ich gehe oft besonders nachts im Klo zum Wasserlassen. Okay. Aber ist Ihnen eine Veränderung, zum Beispiel Haut Farbveränderung oder Ja, Konsistenz aufgefallen? ich weiß nicht, Frau Doktor, ich habe nicht Okay. bemerkt. Okay, kein Problem. Haben Sie oder ist bei Ihnen eine chronische Erkrankung bekannt? Ja, einmal hatte ich eine Leberentzündung gehabt vor 15 Jahren, aber Frau Doktor, das ist lange Geschichte, das hat keine Verbindung, denke ich, aber und 2 Wochen wurde ich stationär behandelt und hatte ich eine unklar Bauchspeicheldrüse Entzündung oder Krankheit gehabt. Unklar. In dieser Zeit. Gleichzeitig Ja. Bauchspeicheldrüsenentzündung und Leberentzündung hatte ich gehabt. Dann und vor 10 Jahren wegen Unterschenkelfraktur wurde ich operiert. Evet. Oberschenkelfraktur. Unterschenkelfraktur. Unterschenkel. Entschuldigung. Okay. Haben Sie noch etwas über Vorerkrankungen? Yo, ich bin ganz gesund, Frau Doktor. Ich habe kein andere Okay, Problem. sehr sehr gut. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, wegen Schmerzen nehme ich ab und zu Ibuprofen. Welche Dosierung kennen Sie? Ja, ich erinnere mich, 600 Milligramm vielleicht. Und manchmal hatte ich Magenschmerzen, deswegen nehme ich Omeprazol, wenn ich saure esse oder wenn ich Magenschmerzen habe. Okay, bye bye da. Ja. Noch etwas? No, kein, Klar. kein, kein mehr, Frau Doktor. Okay, würden Sie schon einmal operiert, bis auf diese Frakturoperation? Nur einmal Nur wurde ich einmal. operiert. Okay. Freudenberg, rauchen Sie? Ja, ich rauche 10 Zigaretten pro Tag. 10 Zigaretten. Seit wann rauchen Sie? Ja, vielleicht 40 Jahre, Frau Doktor. Das ist auch lange Geschichte. Okay. Gefällt mir. Ja, ich verstehe. Manchmal wir brauchen diese Substanz. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke ja, natürlich trinke ich ein oder zwei Glas Schnaps jeden Tag. Ich trinke gerne. Ja, okay. Schnaps. Trinken Sie kleinen Gläser oder große Gläser? Ja, normal Glas, aber ich trinke auch Bier, 6 oder 7 Flasche pro Woche. 7 Flasche. 6 oder 7, ja. Ja, Okay. meine Arbeit ist sehr stressig, Frau Doktor. Deswegen, wenn ich trinke, fühle ich mich gut. Okay, diese Flasche ist 1 Liter, 1,5 Liter oder 1 Liter? Eineinhalb Liter, denke ich. Einhalb. Eineinhalb Liter. Okay. Und manchmal trinke ich mal mit meinen Freunden, nur Freunde am Wochenende. Wie bitte? Wein. Wein. Wein, ich trinke Wein am Wochenende. Am Nur Wochenende. am Wochenende mit meiner Freundin oder Freundin. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, niemals. Ja, ich Niemals. bin ganz gesund. Ja, das ist sehr gut. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, Frau Doktor, ich kann nicht Sport treiben. Ich habe keine Zeit. Ja, okay. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater ist leider an Gedächtnisschwund verstorben. Okay. Und meine Mutter leider an Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Zuckerkrankheit. Okay. Ja. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Was machen Sie beruflich? Ja, ich arbeite im Straßenbau. Straßenbau. Ja. Machen Wie Sie bauen Straßen? Straßen, okay. Ja. Und sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Nein, Sie ich bin geschieden, Frau Doktor. geschieden? Falsch gesagt. Ja. Ja. Und haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder. Dann sind Sie gesund? Ja, sie sind Gott sei Dank gesund. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich erinnere mich nicht, Frau Doktor. Als ich Kind war, habe ich Impfung gehabt, aber ich weiß nicht. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, ich bin immer in Deutschland. Nein. Okay. Frau Freudenberg, Ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Fragen haben Sie? Ja, Frau Doktor. Ja, ich habe Angst. Ich habe seit 3 Monaten Bauchschmerzen. Ich habe keine Lust, etwas zu machen. Was kann ich haben? Was vermuten Sie? Ja, Frau Freudenberg, ich verstehe Sie und Sie möchten wissen, was haben Sie. Aber es ist sehr früh, so etwas Genaueres sagen. Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Deshalb kann ich Ihnen leider noch keine Antwort geben. Zuerst um eine eindeutige Diagnose stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Bitte positiv zu denken. Ja. Okay, Bitte Frau Doktor. Schon demek istedim. Bitte Evet. denken Sie nicht gleich an das Schlimmste. Okay? Okay. Okay, Frau Doktor. Ich fühle mich besser jetzt. Ich Ja, bedanke mich, Frau Doktor. ich glaube, Vielen Dank. wir sind in guten Händen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ja, okay. Es ist Ja. möglich, oder? Ja, Ja. natürlich, bitteschön. Bitte schön. Haben Sie Allergie, oder? Ja, Allergie. Ja, ich habe keine Allergie. Ich bin ganz gesund. Okay. Noch etwas? Okay, ich werde Oberarzt. Ja, Oberarzt. Schlafstörungen können wir auch fragen? Ne, hocam? Appetit, Appetit. Ja, ich habe keine Lust zu essen, Frau Doktor, besonders seit 2 Monaten. Ich möchte nicht essen. Und schlafen Sie gut? Nein. Nein, nein, ich kann nicht gut schlafen. Ich habe sehr viel Stress, Frau Doktor, deswegen schlafe ich nicht gut. Haben Sie Einschlafenproblem oder Durchschlafenproblem? Oder beide? Ja, beide, ich kann sagen. Beim Einschlafen habe ich Problem. Ich kann mindestens innerhalb 1 oder 2 Stunden schlafen. Aber beim Durchschlafen muss ich aufwachen, so Wasser lassen. Deshalb habe ich Schlafstörung. Okay. Okay. Okay. Hocam Evet. burada Ameisengefühl kullanıyor ya hocam ara ara. Kribel'le aynı manada hastalar bunu kullanabiliyor. Karıncalanma diyor. Onu... Üzerimde karınca geziyor gibi değil mi? Evet. Onu not almışım. Bir de bizim buralarda çok fazla alkol tüketiminde reaksiyon gösterin deniyor. Sizin orada nasıl bilmiyorum. Hani en azından azaltmanız lazım. Bir doktor açısından falan. Hiç denediniz mi? Vakit olsa söylenir aslında gerçekten de. Ama ben hoşlanıyorum dedi hasta. Ne diyebiliriz ki şimdi? Seviyorum dedi. Ama hocam 6-7 şişe bira. Her Bir gün 1-2 bardak şnaps. evet. Hafta sonu sadece wine. Yani Aynen. bildiğin ayaklı fıçı gibi bir şey. Ablamız Bağımlı yani biraz zaten muhtemelen. bağımlı ama burada işte mutlaka hiç denediniz mi düşürmeyi gibi bir soru aradan en azından. Bir Ya evet. Belki o da bilmek lazım. hoşlanabilirdi. Yani. Azaltmayı denediniz mi ya da ister misiniz Evet. gibi. Ben Okey. Bir dakika hocam, bir dakika zaman tutayım. Bir de bir şey söyleyeyim. Bizim Stuttgart'ta 15 dakika sunumlar. Haydar abi. 15 dakika sunum, 5 dakika. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Eine neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Natürlich, bitteschön. Die Patienten heißt Maria Freudenberg, ist 56 Jahre alt, 1,80 Meter groß und 92 Kilogramm schwer. Frau Freudenberg stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten im linken periumbilikär und epigastrischer Bauchschmerzen sowie Fatigue vor. Die Patientin berichtete, die Schmerzen langsam aufgetreten sind und mit der Zeit schlimmer geworden sind. Die Patientin klagte über Vertigo, Sodbrennen, Blähung, Vertigo, Druckgefühl im Bauch, Flatulenz, Nausea und Nachschweiß. Außerdem darüber hinaus berichtete die Patientin, dass sie beide Beine Schwellung hat Ein und Ödeme können wir sagen, ja, ja Ödeme. Ödeme ja Ödeme hat und oder şöyle. Die Patientin hat folgende Begleitsymptome: Konzentrasyon Störung, başka obstipasyon und noktri und insomni und inapetens ja biraz karışık oldu. Der Patient habe Müdigkeit, der Patient habe Fatigue, Die Patientin, ja. Die Patientin hat seit 3 Monaten Fatigue, besonders beim Bewegung wie Gehen oder Treppensteigen sowie Dyspnoe. Die Patientin berichtete, sie haben eine Hautveränderung im Gänsebauch wie rote Flecke und bei der Handfläche. Also wir können sagen palmar eriteme. Okay. Palmar eritem und telenjektazi. Ja, palmar eritem und ich glaube telenjektazi. Der Patient an vor Erkrankungen berichtete die Patientin vor Leidet die Patientin unter Fieber? Okay. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich die Körpertemperatur messen. An Vorerkrankungen berichtete die Patienten vor 15 Jahren eine Leberentzündung und Bauchspeicheldrüse-Entzündung. Also Fachbegriffe können wir sagen für diese Erkrankungen. Cholezystitis und Leber, eine Leberentzündung. Leberentzündung. Hepatitis, Hepatitis. genau. Ja. Aber er habe nicht unklar über Diagnose. Sie hat nicht sie ist nicht unklar über Diagnose. Sie hat 2 Wochen ins Krankenhaus bleiben und konservative behandelt. Sie nimmt bei Bedarf Ibuprofen und Omeprazol ein. Sie hat sie hat vor 10 Jahren da sie wurde vor 10 Jahren wegen einer Unterschenkelfraktur eine Operation durchgeführt oder Osteosynthese durchgeführt werden worden durchgeführt worden. Vor 10 Jahren ist bei der Patientin wegen einer Unterschenkelfraktur eine Osteosynthese durchgeführt worden. In der Familienanamnese ergab, dass ihr Vater ist ihr Vater an Alzheimer verstorben ist und ihre Mutter hat arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2. Sie ist Einzelkind. Sie raucht seit 15 Jahren 10 Zigaretten pro Tag und sie trinkt ein oder zwei, ein bis zwei Glas Schnaps und 6 oder 7 Flaschen Bier jeden Tag. Und am Wochenende außerdem sie trinkt am Wochenende ein Glas Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist Steibenbauerin. Sie ist geschieden und hat 2 gesunde Kinder. Sie hat keine Allergien oder Unverträglichkeit. Impfstatus ist unbekannt und Reiseanamnese ist unauffällig. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, meine Kollegin? Anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Leberzirrhose hin. Als Differentialdiagnosen Also kommt welche Symptome sprechen für eine Zirrhose? dafür sprechen eine Druckgefühl im Mittel oder recht Bein und recht Bein Konzentrationsstörung Ödeme im Beine und ja und er habe und er hat außerdem Ikterus Vorgeschichte und nein, tekrar söyleyeyim. Dafür sprechen Müdigkeit, Bauchschmerzen, Druckgefühl im rechten Bauch, Druckgefühl im rechte Epigastrium, und Konzentrationsstörung und Ikterus Vorgeschichte sprechen eine Lebersrose. Okay, und Und der Patient hat viele Risikofaktoren wie Alkohol und Nikotinkonsum, ja. okay. Welche Differentialdiagnose haben Sie denn? Als Differentialdiagnosen kommen Magenkarzinom Ja, okay. und Hepatitis auch Ja. und Ober Bauchschmerzen, Kolitis. Alkoholkonsum Ja, und akut. Vorgeschichte auch. Ja, eine Cholezystitis oder akuter Pankreatitis können wir denken. Als Differentialdiagnosen kommen akute Pankreatitis, Hepatitis, Magenkarzinom in Betracht. Okay. Okay, und was machen Sie, um Ihre Verdachtsdiagnose zu bestätigen? Okay. Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst würde ich der Patienten körperlich untersuchen. Dafür beobachte ich, ob Hautveränderungen und Ödeme bei der Bein und im bei der Bahn und Ödeme bei der Bahn sind und ich taste ganze Bauch ab. Was erwarten Sie bei der Palpation? Ich erwarte zuerst eine Hepatomegalie im rechten Seite und ich erwarte Telangiektasie auf dem Bauch. Ja. Und der Patient hat gesagt, er habe Palmarerythem und ich beobachte, ob Ikterus habe, Ikterus sie hat. Und dann Okay. Okay, Sie haben schon die körperliche Untersuchung durchgeführt. ja, Dann, was dann möchten Sie machen? ich würde Blut abnehmen und einige Laboruntersuchungen durchführen. Welche Laborwerte würden Sie kontrollieren? Großes Blutbild, Entzündungsparameter, Gerundungsparameter Lebe und Nierenwerte und Hepatitis Marker möchte lassen. Dann ich würde eine Abdomensonografie durchführen, um meine Verdachtsdiagnose bestätigen und die andere Möglichkeit auszuschließen. Dann würde ich ein CT veranlassen. Okay. CT oder MRT veranlassın. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Zuerst würde ich die Patienten stationär aufnehmen und vital Parameter kontrollieren. Dann eine gastroenterologische Konsil durchführen oder anfordern. Ich würde eine konservative oder semptomatische Therapie beginnen. Ich denke, diese Patienten brauchen eine Organtransplantation. Okay. Ja, welche Risikofaktoren kennen Sie für Leberzirrhose, meine Alkohol Kollegin? ist der wichtigste Risikofaktor und der Patient habe viel Stress und er hat eine Leberentzündung oder Bauchspeicheldrüsenentzündung Vorgeschichte. Diese sind Risikofaktor für Leberzirrhose. Okay. Gut. Das ist genug, ich glaube, ja. Wir haben schon über Etiologie, Laboruntersuchung, körperliche Untersuchung, Operativdiagnostik und ein bisschen über Therapie gesprochen. Naja, wir können weitermachen, aber ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Herr Chef A.